da steht ein Köhlerhaus. Frühmorgens, wenn die Hähne kräht, schaut's Köhlerliese raus. Hat braune Augen, braunes Haar und einen Rosenmund. Wenn sie lacht, sie ist erst 18, 18 Jahre. Jubi-Ball-la-la-la, Jubi-Ball-la-la-la, singt im Wald gleich die ganze Vogelschar. Jubi-Ball-la-la-la-la-la. Köhlerliese, lass uns spazieren gehen. An dem Waldesrand, wo die Veilchen blühen, wo der Kuckuck ruft und das Moos so grün. An dem Haselstrauch, lass uns glücklich sein. Übers Jahr, mein Schatz, da bist du mein. An dem Waldesrand. Heimatland, wie lieb ich dich so sehr. Muss ich hinaus ins ferne Land, lieb ich dich umso mehr. So leb denn wohl, ich bleib dir treu, wenn auch mein Auge bricht. Denn ich weiß, ein kleines Köhler-Köhler-Haus, Jubi-Fall-la-la-la, Jubi-Fall-la-la-la. Und da schaut mein braunes Köhler-Liesel raus, Jubi-Fall-la-la-la-la-la. Köhler-Liesel, Köhler-Liesel, du bist so lieb, hey, du bist so schön. Spazieren geht an dem Waldesrand, wo die Veilchen blühen, der Kuckuck ruft und das Moos so grün. An dem Haselstrauch, lass uns glücklich sein, übers Jahr, mein Schatz, wo bist du rein? Thank you. Schritt. Und Sonne, Wolken, Wind und Wogen, die wandelten zur Seite mit. Und Sonne, Wolken, Wind und Wogen, die wandelten zur Seite mit. Und Sonne, Wolken, Wind und Wogen, die wandelten zur Seite mit. Am Wegrand rauschen goldne Wogen im reifen Ehrenfeld. Und dort bin ich vorbeigezogen, wie schön ist auch die weite Welt. Und dort bin ich vorbeigezogen, wie schön ist auch die weite Welt. Und dort bin ich vorbeigezogen, wie schön auf die weite Welt. Der Abend kam und durch die Felder ertönt der Glockenklang. Und über Wiesen und durch Wälder hört ich der Nachtigall Gesang. Und über Wiesen und durch Wälder hört ich der Nachtigall Gesang. Und über Wiesen und durch Wälder hört ich der Nachtigall Gesang. Alte Küte, du trautes Heimlen, bei dir im grünen Walde, da möcht ich sein. Wenn draußen der Regen rauscht und der Wildbach scheint, hab ich an deinem Feuerschein von Glück und Liebe geträumt. Auf stille Schneise im schönen Harzer Land steht eine Küte verträumt am Waldesrand. Dort wohnt der Kühler, der schwarze Kohlen brennt. Dort ist seine Heimat, die ein jeder kennt. Du liebe alte Küte, du trautes Heimlich, bei dir im grünen Walde, da möcht ich sein. Wenn draußen der Regen rauscht und der Wildbach scheint, hab ich an deinem Feuerschein von Glück und Liebe geträumt. Der alte Kühler liebt seinen Kohlen heim, seinen Meilen und fühlt sich immer frei. Er liebt die Küte, die moosbedeckt und alt. Auf einsamer Schneise steht im Harzer Wald. Du liebe alte Küte, du trautes Heimlich, bei dir im grünen Walde, da möcht ich sein. Wenn draußen der Regen rauscht und der Wildbach scheint, hab ich an deinem Feuerschein von Glück und Liebe geträumt. Halle! Bestickten blauen Kittel an, fahr ich morgens in den Wald. Meine treuen braunen Pferde ziehen tapfer an, wenn dann meine Peitsche knallt. Über die grünen Berge fahre ich ins Holz. Ich bin ein harzer Holzfuhrmann. Mein Jota und mein Beinchen knallt schallt in das Tal hinaus. Olle, Jota, Olle, Jota, Olle, Jota, Olle, Jota, Olle, Jota, Olle, Jota. Komm mit schwer beladen, Magen, Armen sich nach Haus, müde von des Tages nass. Fand ich meine beiden treuen braunen Pferde aus und für sie zum Futterplatz. Im Zeltchenhaus am Berge sing ich voller Stolz. Ich bin ein harzer Holzfuhrmann. Ich bin ein harzer Holzfuhrmann. Försterhaus. Da schaut ein junger Jägersmann vergnügt zum Fenster raus. Und all die schönen Mädchen, die dort vorüberging, die winken mit den Äuglein, wenn sie den Jäger sehen. Und all die schönen Mädchen, die dort vorübergehen, die winken mit den Äuglein, wenn sie den Jäger sehen. Doch einmal kam ein schönes Kind, das sah der Jägersmann. Und weil sie ihm nicht zugewinnt, sprach er sie einfach an. Dann gingen alle beide wohl durch den dichten Tann, der dichten Tann. Sie teilten alle Freude und sahen sich zärtlich an. Teilten alle Freude und sahen sich zärtlich an. Beim letzten Abendsonnenschein, da gingen sie nach Haus. Der Jäger lud das Mädel ein ins alte Försterhaus. Und dort sind nun die beiden, das allerschönste Paar, ja, schönste Paar. Sie halten sich die Treue, so glücklich Jahr für Jahr. Und dort sind nun die beiden, das allerschönste Paar. sie halten sich die Treue, so glücklich Jahr für Jahr, so glücklich.